Urfunk.de, der Art Lieflang Mix. Hier ist, oder guten Morgen, hier ist Art Lieflang mit der neuen Art Lieflang Mix und wieder zurück in Holland, in Denmark. Das war Bela Fleck und Abigail Westbourne, ein Railroad von ein Album aus 2014. Und das Album heißt, glaube ich, auch Bela Fleck und Abigail Westbourne. Sie hörten Railroad und noch ein Stück davon. Hier ist Ride to You. Where am I gonna go? whisper now, old friend, 'cause now soon we'll end. Remember my long brown hair and the way I loved you everywhere. Oh, only, oh my, where are you going without me? You found dirty old town. It's a dirty old town. I'm going to make me a good sharp axe, shining steel tempered in the fire. I'll chop you down like an old dead tree. Dirty old town, it's a dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. J'ai voulu planter un oranger là où la chanson n'en verra jamais, là où les arbres n'ont jamais donné que des grenades dégoûtées. Jusqu'à des rives, ma bien-aimée, sur mon bateau, j'ai navigué, j'ai dit aux hommes qui se battaient, je viens planter un autre. Buvons un verre, allons pêcher. Pas une guerre ne pourra durer lorsque la bière et l'amitié et la musique à tout jamais, sous aucune croix, l'amour ne se plaît. Ce sont les hommes, pas les curés, qui font pousser les orangers. Je voulais là où la chanson n'en verra jamais. Il a fleuri et il a donné les fruits sucrés de la liberté. laatste waren Celtic Fantasy, La Ballade Noor-Irlandaise. Daarvoor hoort u weer Dirty Old Town, dat kennen we natuurlijk van zum Beispiel de Pokes. En dat was ook met Celtic Fantasy. Zeit nun voor progressieve französische rock. Oder, ja, is het precies, mal sehen. Progressieve rock, sagt man hier. Bij Acentia. Acentia. Am eerste hören ze Espoir. En daarna La Cité de Dieu Oubli. Hier is de Acentia. Ja, das war Musik von Alan Pound en Searching in the Wilderness. Dat kwam van een album Flying Saucers, geloof ik. Wat was dat? Ja, maar eens ja, Garage and Psycho Searching in the Wilderness, Flying Saucers. Dat is de album title. Well, okay, and let's go on with some progressive music with the Nice Flower Ring of Flies, of Fleas. Children all in white have gathered here tonight. Let the dance of love begin. Let the temple maiden sing a song that's sung in time to a gong and bells supply. Thank you. shadows dancing round my head, rejoicing to the waking of the dead. Dancing to the beat of a skinless drum, while the deaf man sings along with the dumb. How do you do? It's not nice to see you. Nice to have seen you. Goodbye. Soldiers, they might be true, with three madmen waiting for a full moon. How do you do? It's not nice to see you. Nice to have seen you. Goodbye. Das war Aquarian Age, Words in a Cardboard Box, und davor Rupert's People and Dream on My Mind und The Nice Flower Ring of Fleas. Und das kommt von dem Album Acid Drops, Space Dust and Flying Saucers. Das ist ein 4-CD-Box mit allerhande Psycho-Musik. Gut, ja, Sie hören der Art Leiflang Mix, und der Art Leiflang Mix immer überraschend. Hier ist Triosphere, Death of Jane Doe. The heart would not let go, yet all could see the tragedy. Ja, das war bestimmt doch interessante Rock oder progressive Rockmusik mit der Triosphere and Human Condition. Und davor hörten wir Death of Jane Doe. Ah, vielleicht bist du nun Bescheid wach. Naja, hier ist etwas Salsa-Musik dann mit Salsa Cubana und Ira Kire. Taka taka ta. Taka taka ta. Taka taka ta.

Das war Salsa-Musik von Kuba, Salsa Cubana. Und ich finde es doch bestimmt schön, so wie gehen noch etwas weiter damit, mit Los Van Ven und La Havana, si. Sí, que sí, municipio centro. Ven y verás que salga. looking at a beggar's hand, praying for a dime. Pretty faced woman standing alone, looking for a money man to take her home. Long haired children, most of them hid. Anybody wanna score the lead? Yeah. Look at all the plastic people. Most of them acting strange. None of them know where they're going. They all got a new dream. Oh, they don't know what they're doing. Oh, days another repeat. You're in at 8, you're out by 5. You get home late, you call it overtime. You're into some babies with a gleam in their eyes. Turn around to see the mother cry, yeah. Look at all the plastic people. Most of them acting strange. None of them know where they're going. They all got a new game, Lord. Oh, yeah, they all got a new game. Ja, dat waren Wild Woods en Plastic People. En daarvoor Reve Isu Shangron met Salgado van das, de Salsa Cuban Gold Collection Disc 2. En ja, Disc 2 natuurlijk. Nou, oké, we gaan weiter met The Caretakers of Deception en The Cutting Grass. My soul, I've got a grave. down the street. We wave to all the girls we meet. We hope the guys don't put us down. We hop around from town to town. We're the Velvet Delusion. We're the Velvet Delusion. We're the Velvet Delusion. So we wire. Down to about the coolest place in town. There will be people all around. We're the Velvet Delusions. We're the Velvet Delusions. We're the Velvet Delusions. So be wise. Ja, das war Musik aus Portugal. Portugiese, Portugiese psychedelic Musik oder Portugiese Nuggets, glaube ich, heißt es auch. Und ja, wir kommen so ein bisschen am Ende dieses Art Leflang Mixes mit Gary Walker and Rain, Magazine Woman. To know if you go there, you know she is waiting. was war Light Years Away, Astral Navigation and Yesterday. Und wir enden mit noch ein Stück von Andrella's Dream. Und Felix, ja, ich bin wieder da nächste Woche mit einem neuen Art Leflang Mix. Auf Wiedersehen und schlaf wohl. No one really knew where we came from. People never bothered much with him. From time to time he'd come round and see us. Cheer up anyone.